das Schlimmste aus. Doch plötzlich tauchte da das kleine Schnabeltier auf. Endlich hatte ich einen Feind, der listig und auch mutig ist. Ich kann nicht leiden, oh, kann ich nicht leiden. Jetzt geht's mir gut, denn ich habe Lieblingsfeind. Kann ich nicht leiden, oh, kann ich nicht leiden, leiden. Kann ich nicht leiden, oh, kann ich nicht leiden, leiden. Ich hasse ihn und er hasst mich. Diese Feindschaft ist wahrlich königlich. Er trägt nichts außer einem Hut. Mein Gegner tut mir super gut. Ja, ich hab ne Lieblingsfeind. Kann ich nicht leiden, oh, kann ich nicht leiden, leiden. Kann ich nicht leiden, oh, kann ich nicht leiden, leiden.